Erst am dritten Tag zog Esther schöne Kleider an. Sie ging in den Hof des Palastes. Der König saß dort auf seinem Thron. Zweiter, der König sah Esther im Hof stehen. Er war freundlich zu ihr. Der König streckte ihr sein goldenes Zepter hin. Esther ging näher und berührte das Zepter. Dritter, der König fragte Esther, was möchtest du? Was ist dein Wunsch? Ich gebe dir die Hälfte meines Reiches. Vierter, Esther sagte, wenn es dir gefällt, König. Komm heute mit Haman zum Essen. Ich habe es für dich vorbereitet. Fünfter, der König sagte, holt Haman schnell herbei. Wir wollen Esthers Wunsch erfüllen. Der König und Haman kamen zum Essen. Sechster, beim Wein fragte der König Esther, was ist dein Wunsch? Ich gebe es dir. Auch die Hälfte meines Reiches. Siebter, Esther antwortete, mein Wunsch ist dieser, achter, wenn der König mich mag und meinen Wunsch erfüllen will. Dann komm mit Haman morgen zum Essen. Ich bereite es vor. Morgen sage ich dir meinen Wunsch. Neunter, Haman ging an diesem Tag fröhlich nach Hause. Er sah Mardochai am Tor des Königs. Mardochai stand nicht auf. Er zeigte keine Angst vor Haman. Da wurde Haman sehr wütend auf Mardochai. Zehnter, Haman blieb ruhig. Er ging nach Hause. Er rief seine Freunde und seine Frau Seres. Sie sollten zu ihm kommen. Elfter, Haman erzählte ihnen von seinem großen Reichtum. Er sprach über seine vielen Söhne. Der König hatte ihn sehr geehrt. Er war wichtiger als andere Fürsten. Zwölfter, Haman sagte, Königin Esther lud nur mich ein. Ich durfte mit dem König essen. Auch morgen bin ich wieder eingeladen. Ich esse mit dem König. Dreizehnter, aber das alles ist nicht genug für mich. Ich sehe Mardochai immer noch am Tor sitzen. Er ist ein Jude. Vierzehnter, seine Frau Seres und seine Freunde sagten, bau einen Galgen. Er soll 50 Ellen hoch sein. Sprich morgen früh mit dem König. Sag ihm, er soll Mardochai hängen lassen. Dann geh fröhlich zum Essen. Haman gefiel der Plan. Er ließ den Galgen bauen.